Welt voll Teufel sein. Deutschheit trägt den Tod hinein. Marschiert, marschiert und hört nicht viel. Nach seinem Zahl und fähiges Ziel. Wenn euer Schwert die Feinde frisst, es hat noch nie sich nie vergisst. Marschiert, marschiert und hört nicht viel. Nach seinem Zahl und fähiges Ziel. Wo soll die Welt voll Teufel sein? Deutschheit trägt den Tod hinein. Steht fürs Wort.